Die Schweinefleischregel im Islam ist doch ein reiner Mythos. Was? Haben Sie den Koran überhaupt gelesen? Sure 6145. Schweinefleisch, das ist ein Gräuel. Natürlich gehört die Regel zum Islam. Das war wohl nichts. Ziehe einen Punkt von deinem Punktestand ab und probiere es nochmal. Wenn du jetzt mit Denken Sie mal an den Karfreitag oder Aschermittwoch antworten willst, wähle Track 47. Oder möchtest du gar nichts sagen? Dann wähle Track 45. Wähle jetzt den gewünschten Track.